alle meine Freunde sagen, lass die Finger von ihr, denn ich bin kaum noch zu ertragen. Ich red immer von dir, denn du bist online, doch du schreibst nicht. Und ich schlage auf den Schreibtisch, frag mich, ob du grad allein bist oder fühlst du grad das Gleiche. Denn immer wenn du mir gegenüber sitzt und du mich berührst, hab ich das Gefühl, dass es so wie früher ist. Ich will nur, dass du weißt, wie oft ich Briefe an dich schreibe und sie wieder zerreißt. Ich hab meine Kleider, Tür und den Kopf, stimmt, ich weiß.